Claudius would call item a little. Organismix. Ja. Ja. Ganz recht. Und charmantes neues Jahr natürlich. Ja, wir begrüßen euch nicht nur im neuen Jahr, sondern auch als verheiratetes... Wohlgerutscht zu sein. Ehepaar. Ehepaar. Und das sind wir jetzt nämlich. Frohes Fest gehabt zu haben. Ja, haben wir es dann. Was denn? Wir haben ja ungefähr seit 3 Monaten nichts mehr gemacht. Ja, das stimmt. Wegen Schande, dieser Heiraterei. Genau, wir haben ein pharaonisches Fest gefeiert. Ja. Jesus. Jesus. Ja, also der war nicht dabei, aber das kann man ja immer zwischendurch mal. Kann man das ja mal. Jetzt geht das mit diesen Unseriositäten schon los, bevor wir überhaupt angefangen haben zu lesen. Seit wann ist Jesus unseriös? Das stimmt, Jesus ist höchst seriös. Ja, der war ein guter Typ. Der Jesus? Ja. Geile Sau. Aber darum soll es heute nur teilweise gehen. Also wir, die wir jetzt frisch verheiratete Eheleute sind, ich wollte es nur noch mal sagen, weil es so lustig klingt, sind erstmal und zuvorderst empört. Worüber bin ich empört? Ich darf dich erinnern, dass wir ein Gewinnspiel hatten. Ach so. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich keiner daraufhin gemeldet hätte, aber schon nicht die 10.000, die wir erwartet. Ja gut, aber das Gute ist, dass an der Sache ist, dass ich 3 Tage nach der letzten Lesestunde nicht mehr wusste, wofür die bekrickelte Alufolie war und die weggeschmissen war. Was? Also, du hast sie weggeschmissen? Ja, wir hätten die eh nicht verschicken können. Die lag nicht 3 Tage, die lag bis gestern oder vorgestern, lag die noch hier. Ich glaube, ich habe die nach 3 Tagen weggeworfen. Nein, ich habe die gestern ganz wehmütig angeschaut. Ich gucke jetzt mal. Weil ich nicht mehr wusste, was das ist. So, heute geht es um das Buch Befreie dich selbst. Von, ich habe sie nicht weggeworfen, hier ist sie. Von, ja, das ist jetzt einfach nur ein Stück Alufolie. Nein. Ja. Ja, sage ich doch. Da steht, das alles noch, bist du bescheuert? Oh mein Gott, ich werde die nachher aus dem Müll retten. Also wer die haben will, ja, Claudia wühlt wieder mal im Müll. Ja, kennt man ja. So, bevor wir loslegen, mache ich jetzt noch ein kleines Soundrätsel. Auf jeden Fall geht es um das Buch Befreie dich selbst von Matthias A. Exel. Also nicht das beliebte Tabellenkalkulationsprogramm, sondern Excel, EXL. So, jetzt mal zuhören. Hey, was machst du kaputt? Mach mir das aus! Die Leute wollen dich nicht essen hören. Das ist nicht Essen. Du hast dir also nichts in den Mund gesteckt? Muss ich mich dazu äußern? Ja, danke, Claudia. Wer draufkommt, kriegt die Alufolie. Untertitel: Heilfolie. Über die Kunst, wahrhaftig zu leben. Ja. Das ist so ein Buch, da ist so eine Art Wüstenboden drauf und. Etwa im oberen Drittel ist der Himmel und am Horizont gibt es so einen Berg und dann ist eine gleißende Sonne und mitten in dem kahlen, trockenen, öden, leeren Wüstenboden wächst eine einzelne Blume so löwenzahnmäßig raus. Das soll, glaube ich, eine Lotusblüte sein. Was mir sehr gut gefällt, ist, vorne drauf steht, das Experiment Sternchen, 450.000 verkaufte Exemplare bis 2013. Suggeriert natürlich, dass das Buch bis 2013 450.000 Exemplare verkauft hat. Mhm. Wie wir aber auf dem Klappentext auf der Rückseite sehen, neben einem Bild von dem Autor, der ungefähr aussieht wie eine Mischung aus einem Topf Schmiere, Steven Seagal und John Travolta, sehen wir folgenden Text zum Sternchen, von wegen das Experiment. 450.000 verkaufte Exemplare bis 2013. Jeder Mensch ist Schöpfer seiner eigenen Realität. Matthias R. Exel wagt das Unglaubliche und prognostiziert, im Jahr 2013 soll Befreie dich selbst, soll 450.000 Mal verkauft worden sein. Hast du mal nachgeguckt? Nein. Ist das Ziel erreicht, fließt aus den Bucherlösen eine Spende von 100.000 Euro an anerkannte soziale Projekte. Damit soll sich Exels Buch selbst beweisen. Ja, wie sein Bruder, der Axel B. PowerPoint, schon sagte, das ging wohl in die Buchse. Ja, du hast ja nicht nachgeguckt. Ich lese mal den Klappentext vor. Beschreib doch bitte erstmal, dass der einen Blick hat, bei dem man ihm echt in die Fresse schaut. Habe ich doch gesagt, will. Eine Mischung aus einem Topf Pomade, Steven Seagal und John Travolta. Ja, aber da weiß man noch nicht, was das für eine komische Geste ist und dass man den einfach verprügeln will, wenn man ihn sieht. Ja, dann beschreib doch die komische Geste. Also der hat die Hände nicht gefaltet, sondern... Oh, bitte mach das aus, ich flipp sonst aus. Ich hatte heute den ganzen Tag Migräne und ich kann mich jetzt nicht auf mehrere Sachen gleichzeitig konzentrieren. Bitte mach das aus. Natürlich sitzt... Oh Gott, mach das aus. So. Der hat also seine Hände aufeinander gelegt, so wie Albrecht Dürers betende Hände, und hat die dann vor seinen Mund. Oh, Bildungsanmerkung. Oh, oh. Ja, so vor seinen Mund genommen, so dass sie gerade die Nasenspitze berühren. Und dann guckt er von unten herauf in die Kamera, als wollte er sagen: Bitte, bitte schlag mich, bitte, bitte, bitte. Ja, so zum Klappentext. Wieso müssen wir in hektischen Berufen arbeiten, um Dinge kaufen zu können, die wir eigentlich nicht brauchen? Was bedeutet ein erfülltes Leben? Sind wir überhaupt noch am Leben oder sind wir Sklaven unserer Zeit? Sklaven leben ja bekanntlich nicht. Das ist richtig. Der spirituelle Ratgeber von Matthias R. Exel zeigt auf, welche... Das mit dem PowerPoint war ein bisschen witzig. Hast du verstanden, ne? Ja. Zeigt auf, welche Hindernisse auf dem Weg zu einem befreiten Leben liegen und lehrt die Kunst, sie zu überwinden. Denn das, was wir Realität nennen, ist nur das Produkt unserer oft unbewiesenen Emotionen, die zu großen Teilen aus Ängsten oder Zweifeln bestehen. Unbewiesenen Emotionen? Unbewusst. Du hast unbewiesen gesagt. Unbewusst, habe ich das gesagt. Die zu großen Teilen aus Ängsten oder Zweifeln bestehen. Die Lösung liegt also nicht im Außen, sondern in unserem Innen. Anschauliche Fallbeispiele und konkrete Übungen helfen dabei, die schöpferische Kraft in uns selbst wiederzufinden und unsere Welt zu verändern. Eine Anleitung nicht nur für die persönliche Transformation, sondern auch für die therapeutische Praxis. Das Prinzip der Befreiung macht vor keinem Aspekt des Lebens Halt. Glück, Gesundheit und sogar Geld werden davon berührt. Machen Sie die Probe aufs Exempel. Kannst du etwa Röntgen mit deinem Gerät da? Ja, sicher. Cool, mach mal von meiner Hand. Ja, mach's mal auf deinen Kopf, der ist hohl. Du hast gar nicht auf X-Ray gedrückt. Das habe ich mir unterbewusst, habe ich das. So, schauen wir mal ins Inhaltsverzeichnis. Das fängt an mit Befreie dich selbst. Ich schätze mal, das ist die Einleitung, die ich gleich lesen werde. Ach nee, Befreie dich selbst, dann kommt die Danksagung, dann kommt Lächeln, dann kommt Einleitung. Also, dann kommt das Überkapitel, bin ich Sklave unserer Zeit. Dann die Lügen und der Schein mit dem schönen Unterkapitel, meine erste persönliche Begegnung mit Gott. Dann, was Gott ist und will, das ist gut, dass er das weiß. Was ist Karma, das Spiegelei-Gesetz. Zerstörung unseres Lebensraumes, das Gesetz der Fülle, die Transformation. Ja, das sind ganz viele Kapitel, das können wir nicht alles vorlesen. Oh, was? Thema, stand da Empfängnisverhütung? Bitte, bitte, ich suche schon so lange was zum Thema Empfängnisverhütung. Nein, Empfänglichkeit, schade. Ja, aber da finden wir schon was. Gut, ich fange jetzt erstmal an. Außerdem, was ist mit dem guten alten Vorher rausziehen geworden? Ich glaube, das hilft nicht so richtig. Ich schätze mal, das ist der Grund, warum es Matthias A. Exel gibt. Ja. So, befreie dich selbst. Befreie dich selbst, befreie dich selbst. Danksagung. Interessiert keinen. So, lächeln. Aber das ist noch nicht die Einleitung, ne? Schade, dass der Ton aus ist. Ja. Schade, schade. Ich lese nicht so lange mal Krüger, lol. Was hast du gegen Spiegelei auf Brot? Ich mag kein Spiegelei. Spiegelei auf Brot. Ja, okay. Aber ich schweife ab. Lächeln. Am Flughafen wartet ein Geschäftsmann nach einem harten Arbeitstag auf seinen Verbindungsflug. Gerade hat er in der Business Lounge seinen Beruhigungsscotch getrunken. Mhm. Sein Blick geht vorbei an vielen anderen Wartenden ins Leere. London Jubiläline. Wie? Was will er? London Jubiläline. Ach so. Ich möchte das nicht auf Englisch vorlesen. Ach, das. Wieder einmal überfüllt. Menschen fahren gestresst nach Hause, starren auf die Werbung für teure Kleidung und billige Versicherungen über ihren Köpfen. In der Mitte sitzt du. Du, liebe Organismix. Du. Liebix. Einmal hier in Frankfurt, dann wieder in der Londoner U-Bahn. Du spürst, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Während deine Augen die menschlichen Höhlen um dich herum betrachten, fragst du dich, wieso müssen wir in hektischen Berufen arbeiten, um Dinge kaufen zu können, die wir doch eigentlich nicht brauchen? Bla bla bla, das ist ja alles nur das, was da hinten drauf steht. Also Einleitung. Das Buch, welches Sie, lieber Leser, heute in den Händen halten, ist einen weiten Weg gegangen. Es ist getragen von der Erfahrung, die ich selbst in meinem Leben gemacht habe. Kannst du mal recherchieren, wie viele Bücher der verkauft hat? Wenn ich jetzt Excel eingebe, kommen bestimmt ganz viele Hits. Durch diese Erfahrung, du sollst das ja auch so schreiben wie den Namen. Ah. Durch diese Erfahrung... Da kommen bestimmt die ganzen Hits von den Leuten, die nicht vernünftig buchstabieren können. Durch diese Erfahrungen und den eigenen persönlichen Tiefpunkt wurde ich in die Lage versetzt, etwas ganz drastisch zu korrigieren. Nämlich mein Lebensziel und meine Lebensführung, die zum damaligen Zeitpunkt perfekt schienen, mich jedoch krank und unglücklich machten. Doch langsam, der Reihe nach. Kommt mir so ein bisschen vor wie der, wie heißt der, Tolle. Ja, ich saß jahrelang glücklich auf Parkbänken. Ja, ja. Nee, er hat ja erst so einen Anfall gekriegt und dann saß er da auf Parkbänken und hat irgendwie sich einen von der Palme gewedelt. Mhm. Also, tja, man weiß es nicht. Oh, die Kinderedition kostet 0 Euro. Ja, was meinst du, warum ich die habe? Aufgewachsen bei liebevollen Eltern im konservativen Österreich, angetrieben durch sehr persönliche Motive, fühlte ich mich verpflichtet, eine glanzvolle Karriere hinzulegen. Jedoch wollte ich nicht in einer kleinen Vorstadt irgendein Geschäft leiten. Nein, ich wollte hoch hinaus. Ich wollte auf dem internationalen Markt die Welt erobern, was mir in gewissem Maße auch gelang. Aber eben nur in einem gewissen Maße. Denn eigentlich hatte die Welt mich erobert. Auf dem Höhepunkt meiner Karriere arbeitete ich als Vizepräsident eines Dienstleistungsunternehmens, an dessen globalem Aufbau ich maßgeblich beteiligt gewesen war. Orion. Oder Pascha. 500 Angestellte, die größten Venture-Kapitalisten als Finanziers, entlohnt mit hohem Gehalt. Ja, dies war mein Leben. Damals hätte ich gesagt, es handelte sich um ein Leben in Fülle, erfüllt von teuren Restaurants, Autos und vielem mehr, das es da zu konsumieren gab. In Wahrheit jedoch hatte ich mich verändert. Nicht zum Positiven. Ich kann nicht mehr sagen, was damals größer war. Meine Eitelkeit, mein Hochmut oder doch meine Arroganz? Irgendwann begriff ich, dass ich in Wirklichkeit nichts gewonnen, sondern mich selbst verloren hatte. Jo. In einer Scheinwelt, aufgebaut auf vielen kleinen Lügen, die die Realität zu sein schienen. 3, 2, 1, Jesus. Gefangen war ich in meiner ganz persönlichen Matrix, aus der es kein Entrinnen gab. Offenbar ja schon. Irgendwann erreichte ich schließlich den absoluten Tiefpunkt in meinem Leben, einen Niedergang, der interessanterweise parallel zum beruflichen Aufstieg verlief. Und dann habe ich die rote Pille genommen. Ich musste mir eingestehen, krank zu sein, nicht nur körperlich. Die täglichen Magen- und Kopfschmerztabletten. Sag ich ja. Oh, Magen- und Kopfschmerztabletten. Die vielen Tassen Kaffee kombiniert mit dem Alkohol am Abend waren ja schon normal geworden. Nein, auch emotional, seelisch und spirituell war ich krank. Sie sehen schon, dass ich unterscheide zwischen mehreren Ebenen der Krankheit, ja, resultierend aus der Erfahrung, die mich das Leben auf seine ganz eigene Art und Weise gelehrt hat. Ich habe Kreckhuren umgebolzt wie andere Leute Kegel. Ich habe nichts dabei empfunden. Ich war völlig tot, emotional. Die emotionale Krankheit bestand darin, dass ich mein Herz den Mitmenschen, aber vor allem den Menschen, die ich zu lieben glaubte, verschlossen hatte. Gleichzeitig funktionierte ich eifrig, um Steuern zu zahlen, zu konsumieren, zu präsentieren, vorzusorgen, abzusichern und einsam zu sein. Die seelische Krankheit, von der ich lange Zeit nicht einmal wusste, zeigte sich erst viel später, als sich das Leugnen meiner Seele mehr und mehr in starken Emotionen, Krankheit und Schlafstörungen manifestierte. Ah, war auch nicht mehr so toll. Zwar hielt ich mich für einen spirituellen Menschen, doch in Wirklichkeit war ich nicht mehr als ein FFE, ein Fastfood-Esoteriker. Die Leute wollen dich nicht essen. Kannst du... Das muss ich nachher alles wieder rausschneiden. Weil das so hohe Peaks gibt, dass denen die Ohren explodieren. Ein plausibles Szenario. Von tiefer Trauer erfüllt begann ich alles zu hinterfragen und dann auch mit allem zu brechen. Mit meinem Beruf, meiner damaligen Beziehung, meinen Freundschaften und vielem mehr. Was ich damals nicht wusste, mein gesamtes gelebtes Außen, welches ich gerade aus meinem Leben verbannte, war nur eine Spiegelung meines Inneren. Sich von Dingen zu lösen, ohne sich innerlich zu wandeln, konnte nicht funktionieren. Boah, wie lange geht denn diese Scheiße noch? Ah, 3, 2, 1, Jesus. Heute bin ich an einen Punkt angekommen, bei dem ich mich selbst, aber vor allem Gott gefunden habe. Ah. Auf einem Weg, der mich Demut lehrte. Dies ist nicht... Der Tanz dazu ist das Beste. Gott, du bist so gut, das kenne ich aus anderen Zusammenhängen. Ja, ich höre das meistens zweistimmig. Kleiner Spaß. Dies ist nicht unbedingt im christlichen Sinn gemeint, nein, vielmehr als befreiende Demut vor der wunderbaren Schöpfung, der Spielwiese, die Gott für uns geschaffen hat, damit wir uns darin verwirklichen. Sollten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich unter Umständen an dem Wort Gott stoßen, ja, ersetzen Sie es bitte mit einem Ihrem Glaubenssystem entsprechenden Wort. Sie werden das Wort Gott sehr oft in diesem Buch finden. Niemand. Gott, so wie ich ihn verstehe, ist weder personifiziert noch außerhalb von mir. Gott ist alles, alles ist Gott. In diesem Sinne ist auch das Wort Gott nicht im klassisch-kirchlichen Sinne gemeint, sondern ein Symbol für das, was Sie unter Gott verstehen. Und auch genau genommen bedeutungslos und redundant. Sei es Allah, Krishna, die Schöpfung, Energie, Licht, Liebe und so weiter, ersetzen Sie das Wort in diesem Buch durch das Wort, mit welchem Sie sich wohlfühlen. Ich nehme Scheißhaufen. Ich nehme Bacon. Okay. Dieses Buch ist deswegen kein reiner Erfahrungsbericht, da ich meine Erfahrung zwar einfließen lassen durfte, mir jedoch sehr viele Berichte von Bacon, so wie ich ihn verstehe, eingegeben, diktiert, geschenkt wurden. Ich meine übrigens damit sowohl den überaus schmackhaften, bratbaren Eierzusatz, als auch den Francis Bacon. Okay. Der war ein guter Typ. Ich habe später beim Lesen des Geschriebenen selbst sehr viel gelernt. Dieses Werk soll dazu dienen, Ihre ganz individuelle Kommunikation mit Scheißhaufen zu finden, damit Sie selbst Ihr Gespräch führen und dadurch wertvolle Hilfe bei der Veränderung, bei der Transformation, bei Ihrer ganz persönlichen Befreiung erhalten. Dieses Buch wird Ihnen Wunderbares aufzeigen. Es wird Sie näher zu sich selbst führen und Ihnen helfen, aufzuwachen. Ich verspreche Ihnen schon jetzt, dass Sie in ein Wunderland eintreten werden, dessen Existenz Sie sich vermutlich nicht einmal vorstellen können. Bacon liebt sie bedingungslos. In einer so vielschichtigen Art, wie niemand sonst sie lieben kann. Doch leider wissen wir heute nur selten, mit dieser Liebe umzugehen. Kaum jemand weiß, sie zu empfangen. Der Mensch hat verlernt, sich selbst zu vergeben, sich selbst anzunehmen, ja, sich selbst zu lieben. Vertrauen Sie mir! Punkt. Gut. Versuchen Sie, vorbehaltlos zu lesen und zu spüren. Ich vertraue Axel auch immer. Oh Mann, ey. Ich kann das nicht ertragen. Ja, jetzt lies das zu Ende. Das war der Geiz. Ich lese nicht das ganze Ding zu Ende. Ich lese jetzt noch den letzten Absatz. Und nun, liebe Leserin, lieber Leser, versuchen wir es. Fangen wir an, einige Dinge in Ihrem Leben zu hinterfragen. Willkommen auf unserer Reise. Dann kommt ein Zitat von Vincent van Gogh. Wandlung ist notwendig wie die Erneuerung der Blätter im Frühling. War der Vincent van Gogh eigentlich auch ein flämischer Primitiver? So wie Jan van Eyck? Okay, danke, Dr. Kurz. Gott, du bist so gut. Und nochmal. So, also, was kommt denn jetzt als nächstes? Das Leben einer Strafkolonie. Das klingt so ein bisschen wie... Riddick. Axel Stoll. Die Erde ist ja bekanntlich ein Strafplanet. Mhm. Wer weiß das? Ja, keiner. Tja, die Auswahl ist groß. Das ich würde mit meiner Begegnung mit Gott anfangen. Ja, warum nicht? Ich habe eine Sache gelesen, die muss ich unbedingt machen. Wo war das nochmal? Ups. Ich glaube... Du langweilst die Leser. Echt? Das darf nicht passieren. Ja, das finde ich schon noch irgendwie. Mann und Frau auf energetischer Ebene, das gefällt mir sehr gut. Ja, irgend sowas finde ich schon noch. Gut. Mach mal die erste persönliche Begegnung mit Gott, oder? Ja. So. Meine erste persönliche Begegnung mit Bacon. Willst du nicht Scheißhaufen sagen? Nein. Zu Beginn meines Weges hatte ich gerade den Gipfel meiner eigenen Eitelkeiten erklommen. Dies manifestierte sich, indem ich mein gedankliches Ziel endlich verwirklicht hatte. Geld und Macht. Die Folge davon, Unglück. Hatte man nicht gesagt, Geld macht glücklich? Doch beginnen wir von vorn. Als Jugendlicher wollte ich es allen, in Anführungszeichen, hier in Österreich zeigen. Warum allen, in Anführungszeichen? Warum in Österreich? Vielleicht wohnte er ja da. Ja, aber wieso will man es dann nur den Österreichern zeigen? Weil und auf der deutschen Grenze will er es niemandem ja, weil zeigen. Ja, weil der ein Rassist ist. Mhm. Aber warum allen? Wahrscheinlich nur den Weißen. Ja, denke ich auch. Mein persönliches Ziel war, Karriere zu machen. Nicht irgendeine Karriere, sondern eine, die internationales Medieninteresse hervorrufen würde. Ich wollte den amerikanischen Traum leben, in Österreich, und dementsprechend auch finanziellen Erfolg haben. Also machte ich mich ans Werk. Zu Recht werden Sie sich, lieber Leser, Leserinnen sind hier explizit ausgeschlossen, jetzt fragen, wieso wollte er das bloß? Oder auch, warum belästigt er mich mit dieser unfassbar langweiligen Scheiße? Weshalb? Spiegelstrich. Weshalb wollte ich dies wirklich? Warum? Spiegelstrich. Warum war es mir wichtig, es allen zu zeigen? Wieso? Spiegelstrich. Wieso wollte ich diejenigen, die mich nicht mochten, beeindrucken? Zur Beantwortung der Fragen gehen wir noch ein Stückchen weiter zurück. Ich war von Kindheit an immer etwas, in Anführungszeichen, anders. Wieso müssen wir denn jetzt die Kindheitsgeschichte von dem hören? In Gruppen, ich will wissen, wie er Gott begegnet ist. In Gruppen der klassische Außenseiter. Sie können sich mich als den kleinen Buben vorstellen, der bei Spielen immer zuletzt in einer Gruppe gewählt wurde. Ich war das Kind in der Sanostol-Werbung, das nach den anderen Kindern traurig durch die Pfütze gelaufen ist, über die andere mit einem fröhlichen Hüpfer hinweggesetzt haben. Das hat er gerade erfunden! Derjenige, den man höchstens aus Mitleid in sein Team nahm. Nicht nur, dass ich körperlich anders aussah als meine Spielgefährten, ich hatte drei Beine, eine grüne Haut und zwei Hörner, die mich ob meines für unsere Breiten gerade dunkleren Äußeren hänselten. Ich war auch seelisch gesehen anders. Mich interessierten die wettkampfähnlichen Spiele in der Schule reichlich wenig. Ich verbrachte die Zeit lieber mit Masturbieren älteren Menschen und mochte meine Kameraden nur bedingt, was noch recht freundlich ausgedrückt ist. Einmal habe ich einem in den Briefkasten geschissen. Dies löste natürlich eine Resonanz in den Mitmenschen aus, wodurch ich noch mehr gehänselt wurde. Dadurch zog ich mich zunehmend ganz in mein Schneckenhaus zurück und kapselte mich ab. Manchmal tötete ich Katzen und spülte sie die Toilette herunter. Dann musste ich lachen und dann weinen. Jetzt. Und dann wieder lachen. Die Folge? Mein Unverständnis über die Welt, meine Frustrationen wuchsen und ich fühlte mich vollkommen deplatziert. Schreibt man das jetzt eigentlich mit TZ oder nicht? Nach der neuen Kasper-Rechtschreibung ja. Richtige Menschen natürlich nicht. Ich schreibe das nämlich immer ohne. Ja. Ist besser. Wie geht man nun mit solchen Gefühlen um? Die Frage, ob es an mir läge, so wie es alle sagten, stellte sich für mich nicht. Die Stimmen in meinem Kopf sprachen nur zu mir. Die meisten davon sagten, du musst sie alle töten. Eine flötete die Melodie von Halloween. Mein Selbstwert war nicht nur am Boden, sondern eher am Meeresgrund angelangt. Dort steht schlief das er, da wirklich? Oh, dort schlief sie mit dem Kraken und Cthulhu. Durch dieses Minderwertigkeitsgefühl stürzte ich mich umso mehr in die Emotion. Ich werde es euch allen zeigen! Damit war ich natürlich der perfekte Kandidat, meine gesamte Kraft in eine Karriere zu investieren. Durch Fleiß, Ehrgeiz und den unbändigen Willen, es ganz nach oben zu schaffen, gelang es mir, den Aufstieg in der IT-Branche, wo ich es bis zum Vizepräsidenten einer 500 Mitarbeiter zählenden Firma brachte. Ich durchlebte alles. Medieninteresse, Vorträge, maßgeschneiderte Anzüge, Designerkugelschreiber. Ernsthaft? Designerkugelschreiber? Meterlange Koksspuren von Hintern von Nutten zu koksen, Gourmet-Abendessen, exklusive Clubbings, teure Autos etc. Der Gipfel meiner Selbstgefälligkeit spiegelte sich im, in Anführungszeichen, Konsum von Frauen wieder, denn in Wahrheit war ich schon längst beziehungsunfähig geworden, auch wenn ich dies damals nicht so sehen wollte. Geld war da, Macht war da, ich hatte es allen gezeigt. Wem gezeigt? Allen! Allen? Allen, die mich nicht mochten. Also mir nicht. Nee, mir auch nicht. Und ich mag ihn eindeutig nicht. Hat er dich mal konsumiert? Ich glaube nicht. Aber warte mal, wie heißt der nochmal? Als ob du das noch wüsstest. Oh, allen, die mich nicht mochten. Zeig mal das Bild. Und jetzt noch weniger mochten. Gott, du bist so gut. Oh la la la la. Das macht mich echt fertig. Oh Gott. Oh, der feiert sich jetzt noch. Mach mal, wie der sich feiert. Danke, Jesus. Allen, die mich nicht mochten und jetzt noch weniger mochten. Und diejenigen, welche mich mochten, fanden mich abgehoben und arrogant. Eine tolle Bilanz. Ich hatte gerade den Mount Everest der persönlichen Eitelkeiten erklommen, mein eigenes moralisches Empfinden oft genug verkauft, hatte Unternehmensprozessen das Mäntelchen der Corporate Social Responsibility umgehängt, die im Grunde nur da waren, um die Gewinne zu maximieren. In Wahrheit kümmerte es Firmen reichlich wenig, wie sich der Einzelne fühlt. Es interessiert vielmehr, ob jeder im System integrierte, also ob jeder im System integrierte wie ein Rädchen funktionierte. Weder bei Pressekonferenzen, teuren Essen, noch in guten Hotels, in denen mich manches Mal eine Domina in einem Lackkostüm unter die Decke schnallte und mir die Genitalien mit Löwensenf einrieb und mich von einem halbwüchsigen Zwerg auspeitschen ließ, habe ich gefunden, was ich eigentlich unbewusst gesucht hatte. Oh mein Gott, die Leute denken jetzt bestimmt, dass das alles deine Fantasien sind. Was ich aber fand, war mein eigenes Unglück und zwar recht viel davon. 200.000 Trilliarden Flugmeilen in einem Jahr hatten nicht dazu geführt, irgendeine befriedigende Antwort zu bekommen. Es lief also etwas grundlegend falsch. Was ich im Beruf erlebte, entfernte mich mehr denn je von dem Gefühl der Ruhe, Liebe und inneren Zufriedenheit. Nervlich und beziehungstechnisch am Ende, mit körperlichen Krankheiten, die aus schulmedizinischer Sicht als chronisch und daher lebensbegleitend diagnostiziert wurden, Klammer auf, Immunschwäche durch übermäßige Antibiotikaeinnahme, in der Kindheit chronische Gastritis, Nachtschweiß, Angstzustände, Leipziger Pimmelschnupfen, Herzstillstand, Koma und Tod, entschied ich, mein Leben von Grund auf zu ändern. Es war wahrlich an der Zeit. Obwohl ich schon als Kind medial veranlagt und mit außersinnlichen Wahrnehmungen gesegnet war, hatte ich sorgfältig daran gearbeitet, durch meine Karriere mein drittes Auge zu schließen und den Arsch zuzudrücken. Meinen sechsten Sinn zu leugnen, meine ich. Ich hatte es geschafft, seelisch und emotional immer mehr zu erblinden. Ich nahm zwar mehr wahr als alle anderen, doch lebte ich nicht von dem, das ich mir offenbarte. Bis zu einem gewissen Grad war ich noch immer hellfühlig und hellsichtig, doch wollte ich dies nicht anerkennen. Oh Mann, ist der verrückt. Ich erkannte zwar die Situation, die ich hätte ändern sollen, doch es fehlte mir an Mut, Wahrhaftigkeit und viel mehr. Nun, da ich mich entschieden hatte, meine Selbstsucht in Selbstsuche umzuwandeln und endlich meinen persönlichen Fehlschlag anzuerkennen, begann ich langsam, mich mit mir selbst und meinen Emotionen auseinanderzusetzen. Ich hatte einen von Grund auf neuen Weg zu erlernen. In meinem Moment größten Trauerns und Zweifels saß ich eines Tages in meinem Apartment auf dem Boden und weinte. Vor lauter Verzweiflung und Ausweglosigkeit wagte ich es, Gott anzusprechen. Ich fragte, was dies alles solle. Ich hätte mich selbst und meinen Sinn verloren. Mein Telefon klingelte. Hallo Gott, was willst du? Gott sagte, setz dich zu dem Penner Toller auf die Bank, der geht mir auch auf den Sack. Du kannst ja doch nichts außer nerven und keine Scheiße erzählen. Lass dich einsalzen, du Nase. Ich fragte, was dies alles solle. Ich hätte mich selbst und meinen Sinn verloren. Wahrscheinlich tat ich dies, da ich sonst niemanden hätte fragen können. Was sollte schon Großartiges geschehen? Und siehe da, das Wunder geschah. Etwas riss in meinen Kopf nach hinten. Mein Mund öffnete sich und ein riesiger Schwuler rammte. Nein, und ein Lichtstrahl wie aus Feuer fuhr in mich hinein. Ich lachte und weinte zur gleichen Zeit. Ich ließ es laufen und suhlte mich darin. Was? Das hat er doch nicht ernsthaft geschrieben. Als Materialist konnte ich nicht erklären, was da gerade vor sich gegangen war, doch konnte ich das Geschehene nicht leugnen. Ich fühlte es in meinem ganzen Körper. Heute weiß ich, es war meine persönliche Einweihung, eine Initiation, für die der Zeitpunkt gekommen war. Erst durch den Schmerz und die vollständige Hingabe durfte es geschehen. Die Tage vergingen und ich entdeckte meine eigene Heilfähigkeit. Nach und nach erkannte ich, dass es mir Freude bereitet, Menschen Gutes zu tun. Sicher tun wir alle Tag für Tag etwas Gutes, doch stellt sich hier die Frage nach der wahren Motivation dahinter. Wenn Sie sich selbstkritisch hinterfragen und jede Handlung einer Emotion zuordnen, werden Sie erkennen, dass die sogenannte Hilfe, in Anführungszeichen, gar nicht so selbstlos ist. Es gibt Menschen, die sich in der Gesellschaft geradezu aufopfern. Doch warum? Bei genauem Hinsehen werden Sie erkennen, dass es sehr oft um die Aufwertung des eigenen Selbstwerts geht. Eine egoistische Handlung sozusagen. Wenn man sich zum Beispiel als Kind von seinen Eltern nicht bedingungslos geliebt fühlt, kommt es zu einer Verminderung des eigenen Selbstwertgefühls. Man versucht durch bestimmte Handlungsweisen von seinen Eltern jene bedingungslose Liebe zu erhalten. Man ist besonders brav, man lehnt sich auf, man strengt sich an, man weigert sich, man jagt die Eheurkunde und alle Aktien durch den Schredder. Man zündet das Haus an, man friert die Katze ein, man weiß es nicht. Diejenige Taktik, die am erfolgreichsten im Erhaschen der Liebe ist, wird auch weiterhin im Leben angewandt. Auf der Suche nach dieser bedingungslosen Liebe lernt man, Bedingungen zu erfüllen, um gemocht zu werden. In der Folge wird man von seinen Mitmenschen abhängig in der Art, dass man auf das Lob oder das Gemochtwerden angewiesen ist. Aus diesem Grund opfern sich Menschen so oft auf, um so ihren Wert wiederzufinden. Wenn Sie nun wutschnaubend diese Zeilen lesen, wurden Sie gerade ertappt! Willkommen in der Welt des Egos. Dö, dö, dö. Dö, dö, dö. Doch trösten Sie sich, es gibt wahrlich nur wenige Menschen, die selbstlos dem anderen dienen. Wahre Hilfe dem Mitmenschen gegenüber geschieht. Ohne Lob oder Dank zu erwarten, im Stillen, ungesehen von allen, einzig und allein, um dem anderen zu dienen. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt erkannt, dass meine eigenen Handlungen diese Prüfung nicht standhielten. Durch die Initiation und den neuen Energiefluss im Körper wurde immer klarer, dass sich Neues und bisher Unbekanntes offenbart hatte. Nicht allzu lange nach diesem Erlebnis wagte ich erneut und sprach Gott an. Dies war wahrlich neu für mich, denn ich hatte bisher keine Dialoge, sondern nur reine Monologe geführt und auch diesmal ging nur der Anrufbeantworter dran. Meine erste Frage war, der neue Weg führt in eine ganz andere Richtung, aber ich habe die Dinge doch so gerne. Wohin soll das führen? Sprechen Sie nach dem Piepton. Gott antwortete mir mit absoluter Klarheit, wenn dir diese Dinge wichtig sind, dann lebe sie und wir kommen in späteren Inkarnationen wieder. Was? Oh Mann. Wer ist wir? Ich weiß es nicht. Mit allem hatte ich gerechnet, doch nicht mit dieser Antwort. Aha. Der ist also genuin verrückt. Vertraue einfach, du wirst alles bekommen, was du brauchst. Das ist so eine Mischung aus Tolle und was war das andere, wo man vertrauen muss, dass einem diese Dankbarkeitstroller, oh, ja, ne? Gott, ja. Ja, bla bla bla bla bla, Lektion 4. Okay, also im Prinzip ein Leben in Fülle, ohne die Angst, diese zu verlieren, war Wirklichkeit geworden. Die Möglichkeit zur Erschaffung der eigenen Realität offenbarte sich wie ein Wunder. Danke Gott. Danke Bacon. Bacon, Bacon, Bacon, Bacon, Bacon. So, das so als ich Einstieg. Ich lese gleich Krankheit des Menschen, das, was danach kommt. Warum? Ja, weil es interessant ist. Ach so. Das hier musst du aufräumen. Nein. Doch. Nein. Ja. Nein. Ja. Nein. Sicher. Nein. Mhm. Ja. Nein. Absolut. Sowieso. Nein. Klar. Nope. Doch. Nein. Ja. Nein. Klar. Nein. Logisch. Nein. Ohne jeden Zweifel. Nein. Ja. Nope. Doch. Nein. Doch. Nein. Ja. Nein. Sicher. Nein. Klar. Doch. Nein. Natürlich. Auf keinen Fall. Jedenfalls. Auf jeden Fall. Nein. Doch. Nein. Logisch. Nein. Klar. Nein. Natürlich. Nein. Ja. Never. Mhm. Niemals. Doch. Nein. Ja. Niemals. Ja. Niemals, niemals, niemals, niemals. Doch. Nein. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Doch. Also. Ich bin Bacon so nahe, wie ich mir selbst bin. Nun, da der Mensch durch den schöpferischen Akt geboren wurde, begibt er sich auf die Suche. Dieser Mensch, im Beispiel unser Tropfen, ach, jetzt habe ich das da gar nicht gelesen, ist egal, bla bla bla, Zentrum, Energie. Diese Energie umströmt unsere Wirbelsäule, die das gesamte Gerüst sowohl auf körperlicher als auch energetischer Ebene darstellt. In unseren Arbeiten ist diese Energie in unterschiedlicher Farbe wahrnehmbar und schimmert manchmal in der Form eines gestreckten Eis. Was für ein Eis? Calippo? Eis. Ei. Oder Ed von Schleck? Eiförmig, Ei. Oder vielleicht Dolomiti? Spiegelei auf Brot. Calippo ist übrigens Problemeis. Wieso? Ja. Ich mag das nicht so gerne. Das ist aber schwer zu essen. Ja, aber wieso? Das bringt ja seine Verpackung ja gleich mit. Ja schon, aber so hat schon so ein Geschmäckle, wenn nee, man das so isst. Du musst das ja auch so ein bisschen schmelzen lassen und dann das Zuckerwasser unten trinken. Mhm. Ich glaube, das ist... Ist das nicht von Nirvana auch? Man weiß es nicht. Ja. Ich glaube, das Lied heißt Smells Like Calippo's Spirit. Mhm. Diese Farben werden die Aura des Menschen genannt, die uns durchdringt und umschließt. Versuche, die Aura wissenschaftlich nachzuweisen, sind bisher fehlgeschlagen. Hier könnte es in der Zukunft Aufschluss durch quantenphysikalische Untersuchungen geben. Wir können es nicht lassen. Bisher ist die Aura jedoch nur durch hellsichtige Menschen wahrgenommen worden. Die Wahrnehmung der Aura ist kein neuzeitliches Phänomen, sondern man findet diese auf zahlreichen bildlichen Darstellungen unterschiedlichster Kulturen, wie auch im Christentum Vergleiche Heiligenschein. Ja, das ist ja wohl bekannt. Die erste Ebene der Krankheit, der physische Körper. Der physische Körper ist die am niedrigsten schwingende Ebene der Manifestation bei der Geburt. Er ist unsere körperliche Hülle, in der wir wohnen, umgeben von einer energetischen Ebene. Die zweite Ebene, die energetische Ebene. Diese höher schwingende Ebene, was heißt eigentlich höher schwingend bei denen? Entweder höher oder mit höherer Frequenz. Also was soll denn zum Beispiel höher schwingen? Das heißt, ich schwinge hier und du gehst jetzt ein Stockwerk rauf. Nein, es kann mehreres heißen. Genau, das kann das heißen. Das kann aber auch heißen, wenn du an eine Schaukel denkst, dass man, wenn man die mit größer ausschlenkt, ja, also die Amplitude vergrößert, schwingt das Kind, was da drauf sitzt, höher. Man kann auch mit höherer Frequenz schwingen. Wieso heißt Ausschlag eigentlich Ausschlag? Weil das ausschlägt. Ja, aber auch Hautausschlag. Ja, oder der Ausschlag, den so ein Pferd macht. Genau. Die haben ja relativ wenig miteinander zu tun. Also der Ausschlag, den ein Pferd macht und der Ausschlag von der Schaukel, die kann man ja noch so halbwegs vergleichen, aber der Hautausschlag... Ja, dann schreib doch mal dem Herrn Duden und sag hier... Der ist tot. Was soll denn das? Ja, aber es gibt ja offensichtlich so eine Art Haufen von Wichtigtouren, die auch diese Schlechtschreibereform verbrochen haben, die wissen das bestimmt. Okay. Diese höher schwingende Ebene steht in konstanter Wechselwirkung mit dem Körper. Wirkung der energetischen Ebene auf den Körper. Sollte es in der Aura schon länger bestehende dunkle Flecken geben, die Ursachen dafür werden noch eingehend dargestellt, wird an diesen Stellen Ariel Fleckentferner verwendet und in der näheren Umgebung auch der Körper krank. Wirkung der körperlichen Ebene auf die energetische Ebene. In die andere Richtung treten diese Veränderungen ebenfalls auf. Dies geschieht zum Beispiel bei Verletzungen durch Unfälle. Der Körper wirkt dann auf die energetische Ebene, die sich als Folge dunkler verfärbt. Diese Auswirkungen sind zum Beispiel durch Muten, Werkzeug aus der Radiästhesie, erkennbar. Ach so. Was ist die Radiästhesie? Ja, so eine Mischung aus Radiologie und Anästhesie. Guck mal, was das bedeutet. Das klingt mir nämlich nicht nach was Richtigem. Aha. Heilpraktiker, also Quatsch. Ist die Lehre von angeblichen Strahlenwirkungen auf Organismen. Die Untersuchung der Strahlen und deren Auswirkungen geschieht mittels eines paranormalen Strahlenfühligkeit bzw. Strahlenempfindlichkeit, die feinfühlige Menschen nach Annahme ihrer Anhänger besitzen sollen. Okay. Die dritte Ebene, die emotionale Ebene. Über dieser energetischen Ebene liegt die emotionale Schicht. Wieder eine energetische Hülle, welche aber durch unsere Emotionen in ihrem Aufbau verändert wird. Jede unangenehme Emotion verfärbt diese Schicht an ganz spezifischen Stellen. Hält diese Emotion über einen längeren Zeitraum an, wird die Verfärbung so stark, dass die darunterliegende Ebene sich ebenfalls verfärbt. Infolgedessen wird der Körper krank. Siehste? Die Radiästhesie ist eine super Sache. Du hast mir gar nicht zugehört, ich bin schon längst woanders. Also... Boah, kannst du bitte keine Panflötenmusik jetzt anmachen? Ich flippe aus. Mach ich ja nicht. Mach mal hier weiter mit den Kassetten. Nein, ich will das ja kurz diskutieren. Also deine Aura... Nee, nicht deine... Doch, deine Aura ist ja gegliedert. Du hast innen den Körper, dann darum die energetische Ebene. Und die wird dunkler. Und daraufhin wird der Körper auch kaputt. Und wenn du was Schlechtes fühlst, dann wird die Ebene dunkler und verfärbt dann die darunterliegende Ebene. Mhm. Das ist ja wissenschaftlich erwiesen. Ja, aber ich, also das entzieht sich wirklich, das kann ich wirklich nicht verstehen, wie man... Ja, was denn? Das ist das, was ganz tief in meiner Aura ist. Ja, aber wie man sich sowas ausdenken kann und dann denken kann, ja, das stimmt. Ich meine, ich kann mir auch denken, dass der große Schwarzkopfadler jedem Menschen das Gehirn reingeschissen hat und dass wir das Tier deswegen schützen müssen. Und dann sitze ich da und denke mir... Ja, das Kotvolumen des Steinadlers kommt ungefähr hin. Du hast also, so einen leicht auch ins Fäkale abdriftenden Humor, ne? Ja, ein bisschen. Nimm dir mal lieber ein Beispiel an dem Leo Rojas. Seco Nostletl hier, der... Das heißt El Condor Pasa. Ja, das ist ein Lied aus seiner Heimat. Der Condor fliegt vorbei. Auch das Gehampel, was der da macht. Ja, aber das ist doch ein Lied eigentlich von Joe Simon Parker? And Garfunkel. Ach so. Oder dann singt I'd rather be a sparrow than a irgendwas. Ich weiß nicht. Also kann. Mach hier mal mit dem Word oder wie der heißt. Ein weiter. Beispiel hierzu. Eine Frau lebt 10 Jahre in einer Beziehung, in welcher sie ständig betrogen wird. Sie fühlt sich verletzt, sie spürt den Vertrauensbruch, sie ist wütend. Jedoch ist diese Frau unfähig, ihre Emotionen zu artikulieren. Sie verteidigt ihren eigenen Wert nicht gegenüber ihrem Mann. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Vielleicht hat sie eine doofe Frisur. Nein, sie tendiert dazu, sich ganz ihrem Schmerz hinzugeben und hofft, durch ihren offensichtlichen Schmerz den Mann dazu zu bewegen, sie nicht mehr zu verletzen. Ihre Gedanken drehen sich um einen einzigen Satz. Siehst du nicht, wie sehr ich leide? Schon in der Kindheit hatte sie Angst, ihre Bedürfnisse zu artikulieren. Bedingungslose Liebe hatte sie nie erfahren dürfen und so passte sie sich den Mitmenschen gerne an. Sie hatte nie gelernt, Aggressionen in sich zuzulassen, diese zu artikulieren und etwa laut aufstampfend zu sagen, »So nicht! Ich bin mehr wert als das!« Die Jahre vergehen, die Frau spürt immer wieder eine Beklemmung, die ihre Brust zuschnürt. In der Nacht schläft sie schlecht, bei gemeinsamer Zeit mit dem Mann spürt sie ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend. Irgendwann entscheidet sie sich, Tabletten zu nehmen, um die Symptome in den Griff zu bekommen. Nach vielen Jahren diagnostizieren die Ärzte Brustkrebs. Ach, ich dachte Blähungen. Ja. Dies ist oftmals der Moment, in dem sich Menschen auch alternative Meinungen wie die von Geistheilern einholen. Nein, richtige Menschen machen das nicht. Was ist hier geschehen? Bei der Frau hatte sich die emotionale Ebene sehr stark verfärbt, ganz besonders im Bereich des Herzens. Ein wichtiger Punkt unter 7 Hauptpunkten des Körpers, welche Chakren genannt werden. Über kürzere Zeiträume hinweg, hörst du mir zu? Ja. Sind diese Verfärbungen kein Problem. Doch die lange Wirkung ihrer Emotionen, die nicht gelebte Aggression, sorgte in diesem Fall dafür, dass die starke Verfärbung auf emotionaler Ebene bestehen blieb. Die Frau ignorierte alle Warnhinweise ihrer Seele, alle kleinen körperlichen Symptome, sie ignorierte ihr Gefühl im Bauch. Hier befindet sich aber genau das Zentrum der Urteilskraft. All dies ist eine grobe Verletzung meiner Bestimmung, Bacon zu ehren, also auch Bacon in mir selbst zu ehren und Respektlosigkeiten nicht zuzulassen. Die Frau gab sich weiter ihrem Schmerz hin und war weiterhin handlungsunfähig. Ihre emotionale Ebene verfärbte die darunterliegende energetische, bis dies schließlich im Bereich des Herzens auf den physischen Körper wirkte. Dort wurde nun die Aggressivität, die im Außen hätte gelebt werden müssen, im Inneren ausgelebt. Zuerst nur eine Zelle, dann zwei, dann drei und so weiter. Es wurden immer mehr. Dann entdeckten die Mediziner schließlich den Krebs und die Diagnose wurde gestellt. Anhand dieses Beispiels können wir erkennen, wie unsere eigenen Emotionen Voraussetzungen schaffen, krank oder gesund zu sein. Aha, wir sind es also mal wieder selber schon. Ja. Das hatten wir auch schon mal. Wo war das nochmal? Das war hier bei Sekret. Nee, nicht Shonda Rhimes. Birne. Wie hieß die? Sekret. Rhonda Birne. Ja. Shonda Rhimes ist die Hauptautorin von Grey's Anatomy. Also hier dieses, ja, das ist ungefähr ein Niveau. Ja, sicher. Ja, klar. Der letzte, den wir gelesen haben, der hatte das, glaube ich, auch, oder? Also jedenfalls immer diese absolut perfide Nummer, dass im Prinzip wir alle selber schuld sind, die Opfer selber schuld sind und man erstens also negativ, ne? Man hat sein Unglück selbst zu verantworten, aber auch wenn man kein Glück oder keinen Erfolg hat, dann liegt das daran, dass man deren Technik nicht ausreichend angewendet hat. Die vierte Ebene, die mentale Ebene. Über der emotionalen befindet sich die mentale Schicht. Diese Ebene wird durch unsere Gedanken bestimmt. Unsere Glaubenssätze stehen in direkter Verbindung mit dieser Ebene. Ein Beispiel, man hört oft Sätze wie, ich werde im Jahr immer dreimal krank oder mit festem Stolz verkündet, die Grippe bekomme ich immer. Dies sind Glaubenssätze, die sich auf der mentalen Ebene manifestieren, dann die darunterliegende emotionale Schicht verfärben. Was hat der für ein Problem mit Verfärben? Hat der ein Zahnproblem oder war der früher mal Leiter von einem Waschmittelimperium? Das ist mir nicht bekannt. Dann die energetische und schließlich auf den Körper wirken. Am Ende passiert schließlich genau das Vorhergesagte. Ja, hier handelt es sich um eine selbsterfüllende Prophezeiung. In unserem westlichen Heilungssystem wird diese Ebene leider kaum behandelt. Das ist ein altes Problem. Die fünfte Ebene, die spirituelle Ebene. Hatten wir sowas nicht schon mal? Ich habe bei 3 aufgehört zu zählen. Die äußerste Ebene des Menschen ist die spirituelle Ebene. Diese Ebene schwingt... Ach, komm schon. Was denn? Das ist Kehlkopfgesang, das passt dazu. Ich weiß, was Kehlkopfgesang ist, aber das tut mir im Ohr weh durch diese scheiß Lautsprecher. Lies doch mal weiter. Ich kann das nicht, das quietscht so in meinem Ohr. Oh. Die da alle sitzen und so tun, als würde die das irgendwie geistig berühren. Kurz! Ja. Schwingt durch die Verbundenheit des Menschen mit der Schöpfung. In unserer heutigen Zeit ist sie nur noch wenig ausgebildet. Veränderungen und Heilarbeit auf dieser Ebene können in Sekunden schnelle Wunder bewirken. Dies war auch, was Jesus Christus tat. Ein sich seines höheren Selbst bewusst gewordener Heiler. Ich glaube, wir müssen hiermit aufhören, weil es ist jetzt, inzwischen wiederholt sich alles schon. Wir haben jetzt gerade 12 Folgen und es ist alles da. Das ist ja so ein Potpourri aus diesem ganzen Müll, den wir schon hatten. Ja, das Lustige an diesem Format ist nicht der Inhalt. Nee, aber ich dachte so Abwechslung vielleicht nochmal. Irgendwann was Neues. Du weißt, du kennst doch die Esoterik-Szene. Nee, ich dachte, die hätten, ich dachte, das wäre so ein bisschen diverser, der Müll. Ich habe zum Beispiel noch nichts von Einhörnern gelesen oder... Oh, da können wir aber auch nochmal... Such doch mal ein Buch mit Einhörnern. Das ist falsch. Ja, ich, das würde ich uns spendieren. Nee, nee. Einfach mal for the sake of Abwechslung. So, also hier Lektion Nummer 6. Meine Gedanken und Emotionen machen mich gesund oder krank. Nur ich selbst steuere sie. Ja. Die Zukunft der Heilung. Ist das... Bla bla bla bla. Gut, also dann darfst du dir wieder was aussuchen. Huch, wie kommt man aufs Inhaltsdingsi? So, jetzt passt nicht. Mann, der sieht so albern aus, der... Was Gott ist und will, das ist doch gut. Das ja, scheint mir... damit erspart er allen Klerikern dieser Welt sehr viel Arbeit. Ja. Ach, für dich machst du den Schund aus. Nee, ich mach mir die Kehlkopfmusik an, weil ich das geiler finde. Was Gott ist und will. Der sieht aus, als würde er kacken. Ein weiterer mal, wichtiger... Ja, es ist gut. Was Bacon ist und will. Guck doch mal. Stell dir das doch mal dazu vor. Ja, liebe Kinder. Im Alter zwischen 3 und 5. Das ist das, was ihr lustig findet. Ja. Jetzt gleich kommt noch ein lustiges Katzenvideo. Mir sind Katzenvideos egal, aber der Typ schwitzt und presst die Augen zusammen und macht irgendwie. Der ist auch Asiate, vielleicht hättest du darüber auch noch Witze machen. Was Bacon ist und will. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den es zu verstehen gilt, ist die Verbundenheit des Ganzen, das Verständnis dessen, was Bacon eigentlich ist. Wie schon vorher erwähnt, haben viele Glaubensrichtungen eine Trennung des Menschen von Bacon gelernt, ein sogenanntes Überwesen geschaffen, welches von uns zwar ansprechbar, doch von uns entfernt ist. Etwas anderes zu behaupten, wäre völlig sinnlos. Mag zwar in den Ohren konservativer Christen blasphemisch klingen, doch haben meine eigenen Gespräche mit Bacon ein anderes Bild ergeben. Ich schließe mich also all den großen Vordenkern unserer Zeit an. Gut, dass er nicht geschrieben hat, anderen Vordenkern. Ja, das, aber du weißt genau, was er es gemeint hat. Wahrscheinlich hat Selektor rausgestrichen im letzten Moment. Die schon früh Folgendes erkannt haben. Bacon ist alles und alles ist Bacon. Bacon ist Schöpfung und Schöpfer zugleich. Alles Sichtbare und Unsichtbare findet seinen Ursprung, wie jetzt auch die Quantenphysiker feststellen, in der Energie. Meine Fresse. Doch welche intelligente Kraft ordnet diese Energie? Im Grunde unterscheidet mich, den Schreibenden, und Sie, den Lesenden, sowie das, worauf Sie sitzen, in Ihrem grundlegenden Aufbau nichts. Wir bestehen aus dem gleichen Urstoff oder besser der gleichen Urenergie. Soweit so richtig. Eine intelligente Was soll Urenergie sein? Masse gleich Energie. Ja. Ja. Diesmal so ein Buch von Einstein. Mhm. Eine intelligente Kraft hat jedoch dieser Energie auf grobstofflicher Ebene Form gegeben, der schöpferische Geist. Wir alle sind somit als geformte Energie ein Teil von Bacon. sowie die aus Lehm geformte Statue immer noch Erde bleibt und deren gesamte molekulare Information in sich trägt, so verhält es sich mit uns Menschen. Die meisten Menschen sind sich dessen aber nicht mehr bewusst und schenken dem menschlichen Körper die ganze Aufmerksamkeit. Das enthält eben nicht die gesamte molekulare Information. Mit all den Leidenschaften, Schmerzen und anderen starken Emotionen. Dabei wird der eigentliche Wesenskern vergessen. Auch die schöpferische Kraft, die in jedem von uns steckt, da wir baconlich sind, geht dadurch verloren. Sie verschwindet ins Unbewusste und manifestiert sich im Außen, also in unserer Umgebung, scheinbar zufällig. Wir bewundern und fürchten und dann die Früchte unserer eigenen unbewussten Schöpfung. Dann kommt jetzt Lektion 9. Alles ist Bacon, Bacon ist alles, ich werde mir meiner Baconhaftigkeit bewusst. Sie erkennen schon, was eigentlich möglich ist. Es gibt keine Grenzen. Jeder von uns kann einem der großen Propheten, etwa Jesus Christus, nachfolgen. Jeder von uns kann diesen Weg gehen. Ein hochgestecktes Ziel, doch klingt es schwieriger, als es eigentlich ist. Wir sprechen hier vom Baum der Erkenntnis, vom Heiligen Gral, den es zu finden gilt, der in uns ruht. Was bedeutet das alles? Das heißt, er ist quasi ein neuer Jesus. Im Grunde leben wir in einer Scheinrealität, wie in einem Traum, den wir permanent träumen, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Dadurch unterliegen wir auch den Gesetzen des Traums, obwohl wir selbst die Träumer sind. Unser eigenes höheres Selbst erschafft durch Anweisung unseres Unterbewusstseins immer neue Aspekte in dem Traum, die wir dann brav bewältigen und als real empfinden. Im Grunde steht es aber jedem von uns frei, aus diesem Traum zu erwachen und das Ausmaß der Illusion zu erkennen. Wenn ich in die Rolle des Träumers zurückkehre und erkenne, dass ich derjenige bin, der seine eigene Realität erschafft, verändert sich alles. Ich erkenne, dass alles, was in meinem Traum geschieht, von mir mitgeschaffen wird. Nun ist es aber so, dass wir nicht allein träumen, sondern einen kollektiven Traum leben. Und jeder Einzelne, der in Wirklichkeit nicht allein ist, da mit allem und jedem verbunden, lebt seine scheinbare Individualität nur in diesem Traum aus. Wir glauben nur, von allem getrennt und individuell zu sein. In Wirklichkeit ist alles eins. Ein Teil des Erwachens beinhaltet die Erkenntnis der Allverbundenheit mit allem und jedem. Eben oder auch hier eine Läsion des Frontallappens. Eben dem baconhaftigen Aspekt. Dies ist im Grunde auch der Schlüssel zur Akasha-Wissen, das über jeden alles offenbart. Hier müsste da nicht NSA-Wissen stehen? Akasha heißt es. Das über jeden alles offenbart und wiederum Bacons Allgegenwart und Allwissenheit widerspiegelt. Hier, guck mal, das ist widerspiegelt. Doch, das sagt man doch. Wieder. Einfach hübsch, das ist lecker. Hier, Läsion des Frontallappens ist doch gezeigt, dass das für so Gefühle der göttlichen Alleinigkeit steht. Also wenn Leute das haben, dann tendieren die dazu, dieses Gefühl zu entwickeln. Sicher. Die Religiosität sitzt im Frontallappen. Wenn Sie als Realist die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das, was Sie erleben, gar nicht real ist, sondern eigentlich nichts anderes als ein Traum, was tun Sie dann? Aufwachen! Können Sie so weiterleben wie bisher? Wollen Sie weiterhin den Regeln eines Traumes unterliegen? Wollen Sie nicht aufwachen? Wollen Sie nicht wissen, was wirklich geschieht? Sehen Sie dieses Buch wie die rote Pille im Kinofilm Matrix. Habe ich es eben gesagt? Ich habe es eben noch gesagt. Ja, er hat ja auch vorhin schon Matrix geschrieben. Das liegt jetzt nicht sonderlich fern. Es ist. Aber denkt er ernsthaft, dass sein Buch die rote Pille ist? Offensichtlich. Wie geil der sich findet. Wie geil der sich einfach findet. Es ist nichts anderes als ein Hilfsmittel zu Ihrer Bewusstwerdung. Sie haben aber die freie Wahl. Sie können dieses Buch zuklappen, verstauben lassen, die Übungen und Hinweise leserisch konsumieren und dann dieses scheinbare Buch in Ihr scheinbares Regal in Ihrem scheinbaren Haus zurückstellen und weiter glücklich die blaue Pille konsumieren und im Schein weiterleben. Es ist Ihr freier Wille, was Sie tun. Ja. So, kommt jetzt noch was Witziges? Was ist mit dem persönlichen Gebet? Ach, das ist doch lame. Ah, das hatten wir ja schon. Om Gott, Om Gott, Om. Om Bacon, Om Bacon, Om. Was für ein Spiegelgesetz eigentlich? Ich nehme an, dass der Spiegel einem zeigt, dass alles nur Schein und Sein ist. Also. Der Unterschied zwischen Mann und Frau auf energetischer Ebene, das scheint mir doch sehr interessant zu sein. Das Erarbeiten der Zwillingseigenschaften ist geschlechterunabhängig. Trotz alledem verfügen Mann und Frau über unterschiedliche Energiequalitäten, die sich wiederum vollkommen ergänzen. Diese Matrix des Mann- oder Frauseins wird schon kurz nach der Geburt durch unsere Eltern geprägt, die unsere Vorbilder sind. Wir übernehmen als Kinder die Haupteigenschaften eben in der Art, wie wir sie vorgelebt bekommen. Aha, jetzt kommt also Gender-Theorie und Living Gender und dieser ganze Scheiß. Der kann alles, der also, Mann. Also, ich meine mit Gender-Theorie, das ist nicht Scheiß, sondern dieses, dass er das auch noch verwursten muss. Ich glaube auch, dass das Living Gender ein Produkt der Erziehung ist. Das ist sehr schön von dir. Blima. Im Idealfall sieht die Energie eines Mannes wie folgt aus. Er strahlt Stärke aus. Er ist selbstsicher, er hat die positive männliche Aggressivität integriert, ist dadurch konfliktfähig, er ist bereit, Grenzen zu setzen, er hat die Eigenschaft des Mutes voll integriert, er bietet seiner Familie Sicherheit und Geborgenheit in allen Lebenslagen. Die weibliche Energie hat folgende Grundzüge. Sie ist nervig und ich bin so sexist. Quod erat demonstrandum. Und sanft. Sie hat die positive weibliche Zartheit integriert. Ja. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass Claudia gerade ihren Finger bis zum dritten Gelenk in ihrer Nase hat. Das stimmt überhaupt nicht. Das würde ganz anders klingen. Wird dadurch zur Aphrodite. Wirst du oft mit verwechselt, ne? Ich bin wunderschön! Sie kann sich fallen lassen. Das stimmt soweit. Meistens geschieht das unabsichtlich. Dafür oft. Sie ist in der Lage, sich ihrer Familie, ihrem Mann und ihrer Lebensaufgabe hingeben zu können. Geil, das ist alles, was die Frau kann. Ja. Ist das scheiße. Alles beim Lesen wird Ihnen, allein beim Lesen wird Ihnen auffallen, dass Sie mit gewissen Eigenschaften in Resonanz treten werden. Ach so. Mhm. Frauen zum Beispiel, die im Arbeitsalltag ihren Mann stehen müssen, werden es schwierig finden, sich fallen zu lassen oder Sanftheit zu entwickeln. Bedenken Sie, dass die heutige Zeit es immer schwieriger macht, die Weiblichkeit oder Männlichkeit zu erfahren. Für Männer, die ihren Ursprung und ihre Urkraft verloren haben, wurden sogar Namen erfunden. Wir nennen diese metrosexuell und ach so weiter. So. All dies führt nun aber dazu, dass es zu einem energetischen Rollentausch kommt. Frauen werden entgegen ihrer energetischen Natur zu Männern, Männer werden zu Frauen. Solche Beziehungen führen zwangsläufig zu Reibungspunkten. Für alle, die diesen Konflikt mit der Emanzipation sehen, sei nur gesagt, dass dem nicht so ist. Ganz im Gegenteil, eine Frau, die in ihrer Energie steht, wird von den Männern vergöttert. Ja, die... Sie wird in keiner Weise zurückgesetzt oder verächtlich behandelt. Jede in ihrer Energie stehende Frau, die in ihr Innerstes fühlt, wird spüren, dass es schön wäre, jemanden zu haben, bei dem sie sich fallen lassen kann. Jeder in seiner Energie stehende Mann, der ehrlich zu sich ist, wird spüren, dass er für jemanden da sein will, umsorgen will. Ja, also solange die Frau am Herd steht, bin ich nicht scheiße zu der. Das Geile ist auch, dass das natürlich implizit heißt, dass homosexuelle Beziehungen nicht möglich sind. Ja. Das ist geil. Was uns Menschen von diesem Urgefühl trennt, sind wiederum unsere Ängste, welche auf der Ebene des Egos entstehen und sich somit in den Zwillingseigenschaften widerspiegeln. Hierzu ein Beispiel zur Ursachen- und Wirkungskette. Ich nehme an, Spiegelei auf Brot. Ein Mann wurde als Kind von einem Vater geschlagen. Er konnte mit dieser offensichtlichen Lieblosigkeit sehr schlecht umgehen. Im Jugendlichen- und Erwachsenenalter wurde er immer wieder mit seinen eigenen starken Aggressionen konfrontiert, hasste diese aber, weil er erfahren hatte, was sie anrichten kann. Dieser Mann wurde durch seine Selbstkontrolle zu einem sehr liebevollen Vater. Er hätte sein Kind niemals geschlagen, da er Aggression bewusst als etwas Schlechtes erlebt hatte. Sein Kind wuchs nun heran, unbewusst spürte das Kind aber die Botschaft des Vaters, Aggression ist schlecht. Dieses Kind wurde dann erwachsen, hatte aber nie gelernt, mit Aggression umzugehen. Dies war auch der Grund, warum der junge Mann sehr stark auf Ungerechtigkeit in seinem Umfeld reagierte. Er spürte bei sich starke Resonanzen, wenn er mit dem Thema Aggression konfrontiert wurde. Bald plagten den Sohn Ängste. Er war sehr harmoniebedürftig und scheute Konflikte. Er war der Inbegriff eines sehr friedfertigen Mannes geworden. Schließlich lernte er eines Tages eine Frau kennen. Sie war eine äußerst starke Frau, die wusste, was sie wollte. Aus ihrer eigenen Erfahrung heraus war sie konfliktfreudig, wollte mit ihrem Partner streiten. Doch dieser erklärte ihr nur, dass sie ein Aggressionsproblem hätte. Mit der Zeit lobte sie ihre Grenze immer weiter aus. Auch der Mann reagierte immer gleich, ruhig und gelassen, keine Reaktion. Dann und wann weinte er vor seiner Freundin. Doch nichts konnte diese besänftigen. Eines Tages fand die Frau einen Brief. Er hatte sie verlassen, sie verstand die Welt nicht mehr. Gestern hatte sie noch gemeinsam Kaffee getrunken, heute war er weg. war sie denn wirklich so schlimm? Milchkaffee. Was will der denn jetzt damit sagen? Dass der Vater den hätte verkloppen sollen? Oder dass er jetzt sie hätte verkloppen sollen? Was ist das für eine Scheiße? Ach so, dieses Beispiel zeigt, warum der Sohn nicht alle männlichen Eigenschaften integrieren konnte. Durch seinen Vater, der negative Aggressivität in der Kindheit erfahren hatte, lernte er nur, dass Aggression generell etwas Schlechtes sei. Tatsächlich ist aber die eigene positive Aggressivität eine Quelle der Stärke und Sicherheit. Der Sohn hatte diese männliche Qualität nie erlernt und wurde daher zu einem Softie, Warmduscher, Schattenparker. Der hat bestimmt auch den Wehrdienst verweigert. Ja, und einen mikroskopisch kleinen Bimmer. Ja. Im Grunde war er aber konfliktunfähig und hatte das Thema sich nicht stellen wollen nicht aufgelöst. Seine Partnerin war da ganz anders. Durch ihre eigene Geschichte hatte sie viele männliche Anteile und nur wenige weibliche verinnerlicht. Immerhin zwei. Das ist auch der Grund, warum genau diese beiden Menschen als Paar perfekt zusammenpassten, hä? Der Mann erkannte in dieser Beziehung aber nicht das eigene Lernthema. Seine ureigene ungelebte Aggression staute sich über die Zeit auf, um sich dann explosionsartig zu entladen. Er stahl sich aus der Beziehung und hinterließ nur einen Brief. Die Frau konnte aber nie in einen Konflikt mit ihm austragen und verstand seine vermeintliche Überreaktion nicht. Dieses Beispiel zeigt, wie viele Paare mit starken Themen ihre Beziehungen leben, sich dessen aber gar nicht bewusst sind. Beziehungen werden schnell beendet, um das Lernthema durch eine Kopie davon zu ersetzen. Das gleiche Lernthema kommt dabei damit wieder zum Vorschein. Blättern Sie daher wieder ein paar Seiten zurück und lesen Sie die männlichen und weiblichen Eigenschaften noch einmal durch. Fragen Sie sich, was habe ich davon integriert? Womit stehe ich in Resonanz? Seien Sie ehrlich zu sich selbst. Sprechen Sie mit Ihrem Partner darüber. Das ist wichtig für eine erfüllte Partnerschaft. Sie Sack. Regeln für das Mannsein. Ja, bitteschön. Kannst du ja mal vorlesen. Wir sind ja jetzt schließlich verheiratet. Ja. Kannst ja mal hier für die Leser und Hörer mal ein paar Richtlinien für eine gute Partnerschaft lesen. Also, Regeln für das Mannsein. Ich bin stark. Ich bin bereit, für meine Familie und all ihre Mitglieder einzustehen. Boah, jetzt kommt wieder der Kackfred. Das geht leider nicht. Mach mal weiter. Die klingt, als würde sie rülpsen. Wieso ist sie so albern angezogen? Los. Zweitens, ich sichere mich nicht vor meiner Frau ab. Ich sichere meine Familie ab. Ich lerne, alles zu teilen. Drittens, ich schaffe ein Umfeld der Ruhe und Sicherheit für meine Familie. Alles, was ich besitze, ist Besitz der Familie. Ich lasse meine Ängste los. Viertens, und das ist jetzt besonders für dich wichtig, meine Frau ist meine Göttin, meine Prinzessin. Ich verehre sie, liebe sie, in guten wie in schlechten Tagen. Ich halte meiner Frau die Treue, wie ich es ihr versprochen habe. Ich habe eine Mutter, sie ist meine Mutter. Das meine stimmt. Frau ist meine Frau. Ach so. Ich habe das manchmal verwechselt. Meine Frau verdient nicht weniger als ein Kompliment am Tag. Steht das da? Ja. Aha. Ich habe das nicht erfunden. Das ist sehr schön. Ich lerne nur das Gute an meiner Frau zu sehen und an meinen eigenen Fehlern zu arbeiten. Okay, mein Kompliment kommt folgendes. Du könntest noch ein hässlicheres Oberteil anziehen. Das ist ein ganz normaler Pulli. Mann. Jede Träne, die meine Frau aufgrund von Schmerz in der Beziehung weint, belastet unser Haus. Ich werde alles tun, um dies zu vermeiden. Das stimmt. Jede Träne stammt aus ihrem Herzblut. Dies das ist mir nun bewusst. Ist sachlich nicht ganz richtig. Natürlich ist das sachlich richtig. Tränen sind eine Ultrafiltration des Blutes. Nicht aus dem Herzblut. Das Herzblut ist das Blut. Das Blut, was im Herzen ist, nennt man Herzblut. Das Blut, das dann da durch den Körper gepumpt wird, ist ja auch Herzblut. Nein, das ist Körperblut. Okay, die 10. Regel ist besonders wichtig für dich. Ich suche mit Erzengel Michael als meinen starken Begleiter den Christus in mir. Was? Das steht da nicht. Ich nehme meine Stärke. Wo hat er den denn jetzt her? Meinen Mut und die damit verbundene Verantwortung an. Wieso? Wo kommt der denn jetzt her? Natürlich steht da Danke, Bacon. Ja. Wieso denn jetzt? 11. auch sehr wichtig. Ich höre meiner weisen Frau zu. Sie sieht mehr als ich und das stimmt sogar. Deine Augen sind viel kaputter als meine. Die haben bestimmt das zweite S vergessen. Nein, ich bin weise. Du bist auch sehr weiß. Du bist sozusagen Whitey White Girl. Ich bin nicht so weiß wie du. Du bist Whitey White Girl. Wieso? Hast du dich mal tanzen sehen? Du hast mich nie tanzen sehen. Ich kann hervorragend tanzen. Ich bin nicht Whitey White Girl. Du verwechselst mich da. Ich glaube, du spinnst. Claudia mag es nicht, wenn man ihr sagt, dass sie Whitey White Girl tanzt. Ja, weil ich es nicht tue, erstens. Und zweitens, weil ich das gerne mal über andere Frauen sage und damit recht habe. Und drittens, weil er mich noch nie... Erzähl die, ein Schwarzer hat mir mal ein Kompliment, weil ich, wie ich tanze, in Geschichte. Ja, das ist auch so. Ja, das ist der Beweis. So. Zweitens, ich bin bereit, mich Konflikten zu stellen. Ich werde respektvoll mit meiner Frau kommunizieren, ohne meine Stärke dabei negativ einzusetzen. Aber hallo, also... Die Regeln. Sätze wie gleich klatschen hier, aber kein Applaus, Fräulein. Regeln für das Frausein. Oh ja, jetzt wird's interessant. Ich verkörpere die Aphrodite, die Mutter meiner... So! Ne? Hier, da! Ne, da muss aber noch was passieren, hör mal. Was denn? Guck mal. So, hier. Guck. Oh. Ich glaub, oh. Du spinnst! Die Mutter Maria! Was ist denn jetzt mit der schon wieder? Die verkörper ich auch. Ach so. Magdalena, oh, sie alle waren starke Frauen. Das ist aber schon so ein bisschen, das ist schon so ein bisschen pikant, weil die war ja von Beruf Sexarbeiterin. Ja. Also, weißt du Bescheid, ne? Erzengel Chamuel ist jetzt mein Begleiter. Chamuel? Tatsächlich. Seine Energie ist liebevoll, wärmend, sanft und kraftvoll. Ich gehe meinen Weg mit erhobenem Haupt. Ich bin stark. Ich bin die Göttin. Mein Mann ist mein Ritter. Ich ehre ihn, in guten wie in schlechten Tagen. So sieht's aus. Ich liebe meine Weichheit. Oje. Ich erkunde meine Zartheit. Ich bin der Ruhepol der Familie. In allem, was ich tue, lebe ich meine Empfindsamkeit. Das stimmt leider wirklich. Meine Ruhe und meine Empfindsamkeit sind meine Stärken. Ich erkenne mehr als mein Mann und helfe dadurch. Wenn der seine Brille abgesetzt hat, sieht er nämlich gar nichts mehr. Mein Mann ist immer für mich da. Durch ihn lerne ich loszulassen und gebe mich hin. Ich bin seine Frau. Lege mich hin? Gebe mich hin. Ach so. Ich sehe nur das Gute an ihm und arbeite an meinen eigenen Fehlern. Ich höre meinem starken Mann zu. Er kämpft für mich. Ja. Ich halte meinem Mann die Treue, wie ich es ihm versprach. Ich bin bereit, mich Konflikten zu stellen. Ich kommuniziere respektvoll mit ihm. Mein Mann verdient nicht weniger als ein Kompliment am Tag. So sieht's aus. Baby. Ja, ich würde sagen, es reicht. Oh, jetzt wollte ich aber noch... Ja, jetzt sollten wir noch das Ende lesen. Ich lese jetzt... Moment! Ich habe nur ganz kurz gerade gelesen. Wir haben es ja jetzt verstanden. Jetzt ist hier Gott, 1000 Beziehungstipps und Schnick und Schnack. Hier unten, das kann man nicht anklicken, ne? Wie geht das wieder weg? So. Was haben wir erfahren? Erstens, ich bin, was ich glaube. Mein Leben ist, was ich glaube, dass es am Sein ist. Zweitens, ich habe ein Recht auf seelischen Frieden, auf Glück und Zufriedenheit. Das Leben ist leicht. Drittens, ich ernte, was ich sähe. Viertens, ich vertraue einfach. Ich erhalte alles, was ich brauche. Mhm. Fünftens, ich bin Gott so nahe, wie ich mir selbst bin. Bacon. Sechstens, meine Gedanken und Emotionen machen mich gesund oder krank und nur ich. Oder beides oder gar nichts. Und nur ich steuere es. Oder Lidl oder Aldi. Siebtens, meine Liebe und Hingabe zu Bacon oder heilt Pennymarkt. Alles. Oh, wow. Achtens, mein eigenes unstillbares Verlangen schafft Unfrieden. Ich lasse los. Oh, dein Sportreminder. Oh, neuntens, ist es schon wieder so spät. Alles ist Bacon. Bacon ist alles. Ich werde mir meiner Baconhaftigkeit bewusst. Zehntens. Und das scheint mir sehr, sehr gut zu passen. Jetzt erschaffe ich mir meine eigene Realität. Elftens, ich sehe nur das Gute in anderen und arbeite an meinen eigenen Fehlern. Oh, das wird schwierig. Zwölftens, die Dinge, die mich am meisten bewegen, sind Reflexionen meiner selbst. Ich werde heil durch Vergebung und Bejahung. Dreizehntens, ich lebe nur durch meine Eltern. Meine Eltern sind immer in mir. Ich danke ihnen für mein Leben. Vierzehntens, alles, was ich jetzt loslasse, kommt zum erleichterten Herzen zurück. Fünftens, Dankbarkeit, Zufriedenheit, Geben und Dienen erfüllen mein Leben. Ich sage mal, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Das stimmt. Sechzehntens, mein Leben ist ein Bacon-Dienst. Siebzehntens, bei den meisten Menschen manifestiert sich eine eigene göttliche Schöpferkraft, unbewusst durch Verwirklichung ihrer nicht aufgearbeiteten Emotionen wie Ängste oder Zweifel. Wer übrigens drauf kommt, welcher chemische Stoff dieses lustige Geräusch macht, kriegt eine Cola von mir. Aber nur der erste Einsender. Mhm. Weil wir kein Geld für 7000 Trillionen Cola haben. Der erwachte Mensch jedoch ist zum höheren Selbst geworden und erschafft sich bewusst seine Realität. Bla bla, Bacon ist Wahrheit, die Wahrheit erhält nun Einzug in mein Leben. Ich öffne mein Herz für die göttliche Liebe und werde frei. Ich vertraue Bacons Führung. Ja. Willst du das Experiment noch lesen? Ja. So, ne? Wir wissen nicht schon, das Experiment war ja, dass er gesagt hat, ich wette, mein Buch verkauft sich bis 2013 eine halbe Million Mal. Ich nehme an, dass das Ganze mit Anlauf in die Buchse gegangen ist. Dennoch schreibt er hier das Experiment. Haben Sie sich gefragt, warum es so viele Leser von dem Sekret gibt? Also dem von Rhonda Birne meint er jetzt. Aber nur so wenig Millionäre. Oh, jetzt kommt, oh, Kollegenschelte. Liegt es daran, dass nur wenige Menschen ihr Wissen teilen und die Wahrheit in ihrem Leben verwirklichen wollen? Mithilfe dieses Buches haben sie erfahren, sie selbst sind es, der ihre Realität erschaffen hat. Ihre eigene persönliche Hölle oder auch ihren persönlichen Himmel. Je nachdem, welchen persönlichen Themen sie bewegen oder an welchen der Zwillingseigenschaften sie zu arbeiten haben. Das Prinzip der Befreiung führt sie heraus aus dem, was sie bisher in Anführungszeichen Realität genannt haben. Es erlöst sie von den Ängsten, die sie hindern, in Anführungszeichen Wahrheit zu leben. Ich begrüße Sie zu dieser befreienden Reise. Hallo! Jeder Mensch ist Schöpfer einer eigenen Realität. Machen Sie die Probe aufs Exempel und nutzen Sie die schöpferische Kraft von Bacon. Denn Bacon macht vor keinem Aspekt des Lebens Halt. Glück, Gesundheit und sogar Geld gehören zum Gesetz der Fülle. Zur Unterstreichung dieser Aussage wage ich das Unglaubliche und prognostiziere, im Jahr 2013 wird Befreie dich selbst 450 Trilliarden Mal verkauft worden sein. Es ist das Ziel erreicht, fließt aus den Bucherlösen eine Spende von 100.000 Euro in anerkannte soziale Projekte. Damit hat sich das vorliegende Buch selbst bewiesen und die Freude des Gebens ist verwirklicht. Ach so. Wieso spendet er dann nicht alles? So, wer mit dem guten alten Axel in Kontakt treten möchte, er freut sich von Ihnen zu hören und ihr inspiriert ihn, sagt er. Und man erreicht ihn unter info@befreiung.at. Mist, wir hätten das ganze Buch mit einem österreichischen Akzent lesen sollen. Ich kann das ja nicht. Jumai. Heilerschule Herzenssache gibt's auch. Geil. Also, Seiten zum Buch www.befreiung.at, www.mannkauverlag.de. /forum.php, dann matthiasexel.org, also in einem Wort zusammengeschrieben, matthiasexel.org und die Heilerschule Herzenssache, www.herzenssache.org. Ja. Forum für spirituelle Menschen ist übrigens Licht.org. That's pretty much it. So. Und jetzt haben wir noch... Werde ich hier Scheiße sofort von meinem Moped hier löschen? Ja, jetzt hier, guck, mach mal deine E-Mails bitte, da ist das Fundstück der Woche. Hier mit die Kassetten. Silber. Weißt du eigentlich, was das hier für ein Element ist? Radon. Ist richtig. Und das da? Zirkon. Da sind ja gar keine seltenen dabei. Und das da? Zinzontium. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Das ist jetzt bestimmt irgendwie peinlich. Aber das sieht auch aus wie ein Übergangselement. Könnte auch Silizium sein. Nee, das ist SI. Richtig. So, und dann, das? Das ist Ulurum. So, wir kommen zum Fundstück der Woche. Lichtdruiden. Von der Seite Vita Aurum. Mich hat das eigentlich so fasziniert, weil der Typ so lustig aussieht da drauf. Also www.vitaaurum.com/ lichtdruiden.htm. Das ist die Adresse. Mhm. Können wir sollten eigentlich mal die Fundstücke verlinken auf unserer Homepage in Zukunft. Oh, okay. Ist besser. Das Leben fühlen. Pure Lebensfreude. Prachtvolle Fülle. Also. Das ist wieder so ein unglaubliches Blabla. Also wir haben hier eine Seite, ich würde sagen, so eine Mischung zwischen offensichtlich Crackpot und normal. Also man kann es schon recht deutlich als Crackpot-Seite erkennen, wobei es also nicht ganz so schlimm ist mit der üblichen rosa Comic Sans auf lila Hintergrund, aber schon... Nein, das ist Regenbogen und da steht ein Typ hinter seiner Topfpflanze, ja, und schaut, als hätte er gerade eine Handvoll Pilze gefressen. Der Aufbau ist eben nicht sofort Crackpotty, aber es ist doch ganz gut zu erkennen. Ich hatte gedacht, das Bild von dem schwitzenden Topfpflanzentypen erfreut dich mehr, aber irgendwie... Ja gut, ich bin einfach abgestumpft, innerlich tot, kann man sagen. Aber ansonsten natürlich High Crackpot. Die Kategorien-Button heißen Home, glücklich sein, pure Freiheit, Klammer auf R, Klammer zu, Evolution, dein Potenzial entfachen und Träume leben. Das Schönste sind die Sachen, die hier so stehen. Oh, ich würde sagen, bei dem Button skeptisch, Ausrufungszeichen, Fragezeichen, sollten wir mal kurz anklicken. Du bist skeptisch, also das wäre ich an deiner Stelle auch. Heilenergien und Anbietern Hülle und Fülle, alle versprechen wahre Wunder, ein riesiges Puzzle von zig Angeboten. Doch welches ist gut? Welches wirkt? Welches ist für meine Entwicklung, meinen Körper und Gesundheit gerade gut genug? Ich glaube, der hat skeptisch irgendwie falsch verstanden. Mhm. Was ist denn mit den Leuten, die sagen, ist doch alles scheiße? Die gibt's nicht. Also. Oh je, da muss man sehr viel lesen. Also das skeptisch sein kann man auch. Bei den Fernheiltagen werden übrigens Sachen angeboten wie Geist. Da müssen wir jetzt gleich mal drauf gehen. Ja, geistiges Heilen, Grace Integrity, oh, das klingt sehr schön. Lichtcodes der neuen Zeit, energetische Aufrichtung. Hat das was mit erektiler Dysfunktion zu tun? Ich glaube schon. Power Clearing. DNS-Rückanbindung. Selbstverständlich Quantenheilung. Hallo. DNS-Rückanbindung werde ich lesen. Ich bin ja hier so eine Art Experte. Ja, und weil ich der Experte für Grace bin, lese ich das natürlich. Grace Anatomy? Nein, ich bin Grazil. Ach so. Schön und toll. Ich dachte, das hat damit zu tun. Schwitzhütte. Individuelles Erwachen, 22 Schritte zur Wirklichkeit, Energiemedizin, Energieessenzen, Verjüngung und pure Energie, Matrixhypnose, Schamanismus, schamanische Behandlung. Guck mal, das da ist bestimmt was mit erektiler Dysfunktion. Da steht wirklich Schwitzhütte. Ja, ich selbst habe mich auch nicht sofort entschieden und eine geistige Aufrichtung in Lotus Love machen lassen. Oh, wow. Mann, das ist ja auch so eine Vollbedienung hier. Mhm. Vitale Ernährung, vitales Wasser. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was das hier ist. Wer ist denn das hier? Weiß nicht, aber guck mal. Über mich, ach, das ist ein Typ. Der Typ ist Vita Aurum, das goldene Leben. Übersetzt ist es die Dimension, das allumfassende Liebe des Kosmos, der ewige Schatz des Herzens, die ewige Liebe. Vita Aurum, ein paradiesisches Leben voller Glücksgefühle und gigantischer Liebesschwingung. Lies das. Andreas Wilhelm Gebel heißt der Mensch, der das macht. Aha, das ist so, der sieht aus wie so ein Kiffer, so ein Bäumeumarmer im Grunde da. Der ist Berater, Lehrer, Therapeut, Magier. Lies drüber, da stehen seine Qualifikationen. Und Bote. So, was der alles kann, ist, der hat der Wilhelm Gebel ist zertifizierter, wer auch immer den zertifiziert hat. Oh, es gibt auch Vita Aurum TV, sehe ich gerade. Okay, kannst du jetzt trotzdem... Zertifizierter Bioenergietherapeut, Master of Grace Integrity, Master of Grace Manifestation, Aufrichtungstherapeut, zwinker, zwinker, in Grace Integrity. Lotus Love. Quantenheiler der neuen Energie, Heiler mit Lotus Love, Heilenergie, Meistergrad 1 bis 4, Heiler mit Smaragdheilenergie, Meistergrad, Heiler mit Heilstrahlen der Regenbogenenergie, DNS-Heiler in Lotus Love, Matrix Illuminaten Practitioner, das ist doch Law of Po. Ich wette, dass das eine Parodie ist. Nope. Matrix Illumination Practitioner, St. Clair Academy Trainer, Clearing, Klammer auf St. Clair, Klammer zu, Elise Mila Trainer, Magier der neuen Zeit, Theta Healing Practitioner. Oh, es gibt hier auch Drachenkraft, Einhornmagie, Mann! Geil! Guck, da haben wir doch was mit Einhörnern. Ja, aber das... Aber geh bitte nochmal zurück, da hat der einen Erfahrungsbericht über die Lotus Love geschrieben und das hat mich sehr amüsiert. Oh. Auf der Seite, auf der du davor warst, müsstest einmal auf zurück gehen. Warte mal. Hier, ab da. Kurz gucken, Grace Integrity. Ist der Code des universellen Christusbewusstseins. Das müssen wir gleich alles machen. Ja, ich will mich jetzt hier nicht so lange aufhalten, sonst muss ich, glaube ich, mich einkotzen. Also dann liest da deinen Lotus Love Scheiß. Ich finde das einfach so geil. Mir die ganzen Anbieter intensiv angesehen, auf mich wirken lassen, so richtig reingespürt. So mit 3O. Ja. So, und dann kommt weiter unten dieses... Du kannst die Pfeiltasten benutzen. Ja, so. Energetische Aufrichtung in Lotus Love ist es. Das ist mein... Mit 14a. Gott. Nicht in Ordnung. Ja gut, das fand ich eigentlich nur so lustig, dass der hier so 1000 O's hat und A's. Okay, Drachenkraft. Wer fängt an? Ja, ich lese jetzt DNS-Rückantwort, dann kannst du Drachenkraft lesen. DNS-Rückanbindung. Bild, ein Schmetterling oder sowas auf einem Blatt. Rückanbindung an die Gitternetze des Planeten. Anbindung und Verschmelzung an das neue Erdgitter. Vereinigung mit verlorenen Seelenanteilen. Diese Heilenergie verbindet die DNS-Kodierung der neuen Zeit und wichtige Rückanbindungen an das neue Gitternetz der fünften Dimension. Übrigens, weißt du, was Rückanbindung auf Lateinisch heißt? Nein. Religion. Aha. Tiefergehende Heilung und Vertrauen in die göttliche Ordnung ist die Folge dieses außergewöhnlichen Prozesses. Der Mensch geht zurück in die Resonanz der göttlichen Quelle und löst sich von den Energiesystemen des alten Gitterns. Das ist doch eine Parodie. Das ist doch einfach nur komplettes Bullshit-Bingo. Einfach irgendwelche, so ein Wortgenerator. Oh, wir haben, okay. Bla bla bla bla bla. Zelle wird neu programmiert und erfällt durch die Verschmelzung mit der Sonne, natürlich, ständig neue Lichtinformationen der göttlichen Quelle, die das Wissen und das Bewusstsein für die neue Zeit aktivieren. Die Sonne ist kalt. Und in den Zellen sitzt die schwarze Sonne. Wer weiß das? Wieder keiner. Die Rückanbindung und Aktivierung der 12-Strang-DNS erfolgt per Fernenergieübertragung in 3 Sitzungen, circa eine Stunde, zwischen denen je mindestens ein Tag Erholungszeit erforderlich ist. In den dazwischenliegenden Nächten können Wachträume die Nachtruhe begleiten. So, jetzt kommen die Heiltage, bla bla bla. Ah, kostet nur 300 Euro. Naja, das ist mir zu billig. So, lies mal hier Drachenkraft. Die Drachen verbinden einen mit der ureigenen Macht. Feuerspeiend sind sie uns bekannt. Natürlich sind sie uns feuerspeiend. Und doch, wenn sie gezähmt werden, führen sie uns in unsere Kraft. Auswirkungen der Drachenenergie auf dich. Sie treten in Kontakt mit der Gottesmacht in dir. Dein Alltagsaspekt wird Allmachtsaspekt wird entfacht. Die magische Energie fließt in deinen Allmachtsaspekt und deinen Wirkungsaspekt ein. Deine magischen Fähigkeiten werden aktiviert und ausgeweitet. Oh, das kostet nur 44 Euro, scheint ein Kurzprogramm zu sein. Wieso kann ich hier nicht hoch? Ah, Erinnerungen aus Avalon und Atlantis können erwachen. Durchflutung mit dem Licht der Liebe. Also es gibt die Drachenrituale, da wird die Drachenkraft aktiviert und in die eigene Kraft wird eingetreten. Mein persönlicher Drache wird aktiviert. Und ich nehme meinen Platz auf der Erde ein. Ach so. Das kostet mich 100 Euro. Und meine Drachenessenz wird persönlich für mich hergestellt. Sie trägt die hohen Energien der Drachen, Drachenreiter und Drachenhüter in sich und führt dich in eine ureigene Gottesmacht. Mhm. Durch das Sprühen der Drachenessenz fließen die darin gespeicherten Energien in deinen Lichtkörper und werden von deiner Seele und in dem Maße aufgenommen, wie es für dich richtig und gut ist. Er benötigt dafür ein Foto von dir, deinen Namen und deine Adresse für 64 Euro. Gibt aber noch weitere Essenzen mit dem Drachen. Mhm. Darf ich auch die Einhornmagie lesen? Ich kann das nämlich nicht aushalten. Einhörner sind verzaubernd, zauberhaft. Sie versprühen eine ganz... Was machst du da? Du hast Fettflecken auf meinem Touchpad gemacht. Nein. Doch. Guck mal, meine Finger sind gar nicht fettig. Ja, jetzt nicht mehr. Ich habe die mir aber gewaschen nach dem Essen. Mhm. Ich war nämlich noch auf der Toilette und danach wasche ich mir immer die Hände. Mhm. Wieso macht er das? Das ist unfähig. Nein, ich will aber den Einhornfreund lesen. Nein, du kannst das offenbar nicht. Einmal mit Profis arbeiten, ein einziges Mal. Einhornbart, geil. Haben eine magische Anziehungskraft auf uns. Sie sind kraftvoll, unnahbar, zerbrechlich, weise und so voller Liebe und Anmut und Pferdemist. Sie sind nicht zu zäumen. Niemand kann sie zerstören. Ein Einhorn ist ein vollkommen reines Wesen. Ja. Warum habe ich dann noch keins gesehen? Weiß nicht, weil die sich vor dir verstecken, weil du gar nicht so ein... Die Folgen aus den folgenden Angeboten kann man auswählen, wenn du dich von Einhörnern angezogen fühlst und tiefen Kontakt wünschst. Es ist aber auch ein bisschen zicker, wenn du das tust. Das Einhornbad... Das sind Heilsitzungen mit denen. Kannst du die Amigos bitte ausmachen? Hast du keine Freunde oder was? Das ist ein Medley. Ich weiß. Die haben den Echo gewonnen. Hast du auch den Echo gewonnen? Die haben noch nicht den Echo gewonnen. Ach du Scheiße. In meiner Hose wohnt ein Iltis. Ich habe ihn lang nicht mehr gesehen. So. In der zweiten Sitzung, bla bla bla, dritten Sitzung wird. Hallo, du musst jetzt mal die Sitzungen hier. Ja. Das ist das Witzige, das kann man sich doch schon denken. Sind drei aufeinander aufbauende Heilsitzungen. In der dritten Sitzung wird dein drittes Auge gereinigt und das Wir-Bewusstsein der Einhörner eröffnet sich in dir. All diese Sitzungen verbinden dich tief mit der Wirklichkeit und lassen dich in der Einhorn-Energie baden, damit sich duale Strukturen von dir lösen können in dem Maße, wie es für sie richtig und gut ist. Aber ich dachte, wieso duzt er einen erst und dann kommt es sie? Ich weiß es nicht, aber hier, du kriegst auch dein persönliches Einhorn, das finde ich sehr schön. Was? Wo? Da, beim zweiten Sitzung. Ach so. Wird dein persönliches Einhorn aktiviert. Und Botschaftsübermittel. Dann gibt es noch Einhorn-Essenzen, logischerweise. Durch das Sprühen der Einhorn-Essenz fliehen die darin gespeicherten Energien in ihren Lichtkörper. Das sind hochschwingende Energieessenzen. Bla, bla, bla. Okay. Aber ich denke... Was ist mit Grace Integrity? An dieser Stelle kann ich nicht mehr weitermachen. Meine Crackpot-Dosis ist überfüllt. Eine kleine Information noch, eine Verbraucherinformation. An der Stelle Vita Aurum TV wird es demnächst einen eigenen Videokanal geben, jenseits des Mainstreams. Mhm. Boah. Gut. So, Freunde. Wir haben auch heute wieder ein wunderschönes Musikstück. Und ein Hinweis, das war es nicht. Also, ich habe von meiner Schwima die Platte Omnipresent von Origin bekommen. Und coole von Platte. Von der bringen wir heute ein Stück, nämlich das Lied Redistribution of Film. Oh, ja, das war geil. Und ich möchte an dieser Stelle noch sagen, dass es nur eine einzige Bewertung auf Amazon gibt und die hat nur 2 Sterne. Und was? Der Typ, der das gemacht hat, hat offensichtlich schwere mentale Probleme. Ich würde der Platte mindestens 4 Sterne geben und werde bestimmt auch nochmal eine Gegenrezension schreiben. Wer hat das denn geschrieben oder was hat er geschrieben? Weiß nicht. Ist auch egal. Jedenfalls, die Bewertung ist unzutreffend. Und was wir jetzt gleich unter Beweis stellen werden. Ansonsten freuen wir uns, euch mal wieder mit geballter Einhornenergie beglückt zu haben. Das könnte man auch falsch verstehen. Mhm. Oh, okay, bitte mach das weg. Das können die doch nicht ernst meinen. Ja, jetzt sind wir tatsächlich im Moment ohne weitere Material. Vorlagen. Ja. Also immer her damit. Die nächste Folge verzögert sich mindestens so lange, bis wir neues Material haben. Wir brauchen wirklich verrückte Sachen. Also, und was ihr ja bestimmt nicht wollt, ist, dass wir nochmal aus dem Esoterik-E-Book vorlesen. Genau. Deswegen, das kann niemand wollen. Deswegen lieber hier... Haben wir das überhaupt noch? Ich weiß nicht. Ich habe das auf jeden Fall. Ich habe es gelöscht. Ich kriege auch den Esoterik-Newsletter einmal im Monat. Ach stimmt, das war ja der Preis, den du zahlen musstest. Ja, ansonsten gerne was mit Einhörnern. Mondphasen hatten wir auch noch nicht. Wir würden auch das Sekret nehmen. Engel hatten wir auch noch nicht. Ja. So richtig. Hatten wir schon Astrologie? Weiß ich gerade nicht. Glaub nicht. Oh. Die Flippers, ernsthaft? Hitmix. Jeder, der sich sowas anhört, ne? Vor allem klingt das genauso wie das davor. Das sind ja auch dieselben Typen. Nein. Doch. Nein. Doch, die Flippers sind doch dieselben wie die Amigos. Nein. Doch, die haben sich einfach nur irgendein anderes Rattenfell auf die Omni getackert und irgendwie diesen Dicken mit den kriseligen Haaren noch an die Trommeln gestellt und das war's. Der sieht voll witzig aus. Egal, also, wie gesagt, wir brauchen noch Material. Für Vorschläge und oder Einsendungen sind wir selbstverständlich dankbar. Oh, machst du gleich mal deine Death-Metal-Stimme? Und dann verabschieden wir uns. Adios. Und noch einen charmanten Nachmittag. Ja. We'll be right back. So. Hallöchen. Im VIP-Club der Lesostunde. Der Ort, wo nur die coolen Leute wohnen. Also die coolsten. Ja, die allercoolsten. Also die cool, den Coolheitsgrad hat man ja schon erlangt durch Lesestunde. Genau. Abonnent sein. Ihr bekommt jetzt exklusive Informationen zu unserer Hochzeit. Znacht. Ja, da... Die habe ich komplett verschlafen. Ich auch. Denn ich war so im Sack, dass ich sofort ins Koma gefallen bin. Und jeder, der behauptet, er hätte Sex in der Hochzeitsnacht, lügt. Oder hat seine Hochzeitsparty um 8 verlassen. Mhm. Ich jedenfalls habe den ganzen Abend barfuß getanzt und deswegen hatte ich ganz viele so Holzspreißel im Fuß und die musste ich mir dann abends noch rausmachen. Und dann bin ich erst ins Bett gegangen. Also unsere Hochzeitsnacht war schon sehr sexy. Ja, das ist so. Und ansonsten hatten wir am nächsten Tag Frühstück, aber... Also leider hatte Cornelius nichts davon, von dem tollen Frühstück im Hotel, weil der Herr gedacht hat, ihm ist jetzt lieber mal schlecht und er hat Kopfschmerzen. Ja, weil jemand anderes, den wir hier nicht nennen wollen, meine letzte Kopfschmerztablette gefressen hatte. Weil ich Migräne hatte. Migräne. Kopfschmerzen. Ja, das ist deine Antwort auf alles. Aber jetzt zu etwas völlig anderem, nämlich Death Metal.